Ich bin alt genug, ich weiß, was hier was los ist. Ich habe es in der DDR gemerkt, wie sie das alles verdreht haben. Und hier wird es genauso wieder verdreht. Genau das Volk hier unten, das interessiert die gar nicht. Viele Kinder werden Weihnachten nicht beschenkt, weil die Eltern das Geld nicht haben. Daran wird nicht gedacht. Und die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Und die Akademiker, die sollen in dem Land bleiben, dort werden die nämlich gebraucht. Statt zu unserem Volk zu halten. Wir wollen mitbestimmt. Wir haben den Kanal voll. Sag ich Ihnen ganz ehrlich. Und bring Sie mal die Wahrheit. Seit Tagen sind die Barrikaden, die einst so mühsam aufgebaut. Auf ewig Sturm und Mund zu schaden. Du hast so lange weggeschaut. Da wo einst die Mauern waren, um zu trinken, was ist denn gut? Stehen heute nur noch Flammen. Wo bleibt der Magen und wendige Wut? Ist es Süden oder Norden? Ist es Westen oder Osten? Sie stehen vor den Toren. Vor dem Untergang kann jeder kosten. Ein reichseiliger Fluch, der du bist und deiner Pflicht. Seid die, die keine will, kämpfe die sich für.